einfach keine Luft durchlässt. Aber es ist unglaublich angenehm. Man möchte die ganze Zeit das nur anfassen. Und es ist. Sieht eigentlich aus wie ein Müllsack. Aber es ist total auch eine Farbe, oder? Ist eine Farbe. Aber es ist fantastisch. Das ist ein bisschen.